Nach der Heimat, süße Stille, sehne sich mein müdes Herz. Dort erwartet mich die Fülle reiner Freuden ohne Schmerz. Nach der ewigen Heimat sehnt sich heiß mein müdes Herz. Nach der ewigen Heimat sehnt sich heiß mein müdes Herz. In der Heimat wohnt der Friede, den die Erde nicht gewährt. Denn mit seinem höchsten Liede selbst der Engel feiert ehrt. Nach der sehnt sich heiß mein müdes Herz. Nach der ewigen Heimat sehnt sich heiß mein müdes Herz. In die Heimat aus der Ferne, in die Heimat möcht ich ziehen, dorthin, wo die goldenen Sterne über ihrer Pforte glühen. Nach der ewigen Heimat sehnt sich heiß mein müdes Herz. Nach der ewigen Heimat sehnt sich heiß mein müdes Herz.